in dein Feuer, nicht geschreckt. Ich werf mich nur zum Weib, du folge will ich mir. Verlier ihn zu leben. jetzt bist du mein. Brünnhilde, Gunthers Braut, gönne mir nun dein Gemach.